Director Rashid Johnson. Regisseur Rashid Johnson feiert Premiere mit Native Son. Es ist der Auftakt des Spielfilmwettbewerbs beim Sundance Festival. Der Film erzählt von einem schwarzen Jugendlichen in Chicago, Bigger, der beginnt, als Chauffeur bei einer weißen Familie zu arbeiten. Es kommt zur Katastrophe, als Bigger versehentlich die Tochter der Familie tötet. Die Autorin Susan Laurie Parks hat die Geschichte aus den 40ern in die Gegenwart übertragen. Ob Native Son beim Sundance-Publikum zum Erfolg wird, hängt nicht nur von der Autorin, dem Regisseur oder den Schauspielern ab, sondern auch von mehr als 2000 Freiwilligen bei diesem Indie-Festival. Sie verteilen die Stimmzettel, reißen Karten ab, entmüllen Kinosäle, räumen Schnee oder helfen an der Haltestelle der Shuttlebusse. Ich bin auf der Straße als eine Art VIP-Concierge. Ich gehe auf die Leute zu und frage, wo wollt ihr hin? Ihr seht aus, als hättet ihr euch verlaufen. Das ist Steve Love aus Atlanta. Daheim hat er eine Firma, die das Silber alter Röntgenfilme recycelt. What I tell them is, I'm actually in the film business. Doch einmal im Jahr kommt Steve nach Park City zum Festival des Independent Films, um zu helfen. So lange schon, dass der Dokumentarfilmer Jeff Orlowski ihn beim Vorbeigehen sofort erkennt. This is my favorite volunteer here. Yeah, he's here every year. He's on the same corner greeting everybody. Das sei sein liebster Freiwilliger, lobt Orlowski. Steve Love sagt, er kommt aus drei Gründen zu Sundance. Er mag es zu helfen, er geht in Park City gerne Skifahren und dann sind da noch die Kinofilme. Wir können einige Filme schon vorab sehen. Dann können wir zu Pressevorführungen und bei jeder Vorstellung gibt es für Freiwillige, abhängig von Film und Zeit, noch ein Kontingent. Für viele ist das deshalb der einfachste Weg, das Festival zu genießen, ohne viel Geld für überteuerte Hotelzimmer, Essen oder Kinokarten ausgeben zu müssen. Einige kommen sogar aus Australien eigens nach Utah angereist. Für das Festival selbst sind die Freiwilligen als Aushängeschild wichtig. Sundance ist ein Independent-Festival, das von großen Sponsoren, Stars und großen Partys begleitet wird. Die Direktorin des Sundance-Instituts, Carrie Putnam, sagt, dadurch entstehe ein falscher Eindruck. Das Festival ist ein nicht kommerzielles Programm des Sundance-Instituts. Es gibt manchmal die Idee, das Festival mache Profit. Das ist nicht der Fall. Mit den Einnahmen unterstütze das Institut Filmemacher. Die vielen Freiwilligen helfen bei Sundance auch, die Atmosphäre vom Anti-Hollywood-Festival in den Bergen zu bewahren.